heute Morgen saß ich in der Straßenbahn. Leise fing ein Mann dies kleine Lied zu pfeifen an. Doch er pfiff die Melodie nur einmal vor. Und schon sang die ganze Straßenbahn fröhlich mit ihm im Chor. Diddle, diddle, dumm, diddle, diddle, dai, das ist meine Lieblingsmelodie. Diddle, diddle, dumm, diddle, diddle, dai, ob spät oder früh. Diddle, diddle, dumm, diddle, diddle, dai, hat das dumme Wort doch keinen Sinn. Diddle, diddle, dumm, diddle, diddle, dai, es liegt was darin. Ein bisschen Frohsinn muss ja schließlich dabei sein. Wenn ich vergnügt bin, stimmen alle mit ein. Diddle, diddle, dumm, diddle, diddle, dai, das ist meine Lieblingsmelodie. Diddle, diddle, dumm, diddle, diddle, dai, ob spät oder früh.